La corrida es un rito sacrificial en el que hay un toro que ha sido criado, es profeso, para darle muerte en su lidia. Die Corrida ist ein Opferritus, bei dem ein Stier, der zu diesem Zweck gezüchtet wurde, während eines ritualisierten Kampfes getötet wird. Dieser Kampf wird von der Kunst des Toreros bestimmt. La lidia es el arte de torear. Es ist einfach eine Einheit, Stier und Stierkämpfer verschmelzen zu einer Art Tanz des Todes, ne, wie man so sagt. Und es ist einfach schön anzusehen, die Musik beginnt dann zu spielen. In dem Ganzen sieht man eine Art Oper, eine Art Schauspiel, Leben, Tod, Mut. Man sagt ja, Adrenalin ist wie eine Droge. Es ist ein totales Gemisch von Gefühlen, die auf einen einströmen, wenn man vor dem Stier steht. Angst, Besorgnis, Freude, Schmerz. Alle die Gefühle, die man so im Laufe seines Lebens haben kann, mischen sich in dem Augenblick. Una vez decía José Miguel Arroyo Joselito, un maestro, que hay tres cosas fundamentales para querer ser torero. Der berühmte Joselito hat einmal gesagt, es gibt drei fundamentale Eigenschaften, die man braucht, um Torero zu werden. Es zu wollen und es zu wollen. Eine andere Formel gibt es nicht. Fiestas de Sangre, eine archaische Tradition im modernen Spanien. Ein Feature von Joachim Paluzki. Es ist sein erster Auftritt in der großen Arena. Der jugendliche Nachwuchstorero und sein Team aus drei erfahrenen Banderilleros locken den Stier an. Es ist kein ausgewachsener Kampfstier, sondern ein 2- bis 3-jähriger Bulle. Jedes Jahr im März feiert Valencia den ersten Höhepunkt der spanischen Stierkampfsaison. In der altehrwürdigen Arena aus dem 19. Jahrhundert, mitten im Zentrum der Stadt, wird 10 Tage lang der Tod am Nachmittag zelebriert. Mit ihren harpunenartigen Lanzen stechen die Banderilleros blitzschnell in den Rücken des Stiers. Der beklagt sich lauthals über die so überraschend erfolgenden Verletzungen und sucht den Verursacher. Schnell laufen die Banderilleros zu ihren hölzernen Schutzwänden zurück. Neben den Auftritten der berühmten Toreros finden auch Nachwuchskämpfe von Stierkampfschülern, die sogenannten Novilladas, statt. Zumeist vormittags, vor dem Hauptprogramm. Nun ist der junge Torero, der Novillero, ganz allein mit dem Stier auf dem kreisrund markierten Sandplatz. Er hält die Kappa, das Stierkampftuch, mit beiden Händen und lockt den Stier so nah wie möglich an sich heran. Mehrfach gelingt es ihm, seinen Gegner ins Leere laufen zu lassen. Doch plötzlich verhaken sich die Hörner in dem Tuch. Der junge Torero lässt die Kappa fallen. Blitzschnell stößt der Stier zu, hebt den Körper des Toreros über seinen Kopf und wirft ihn auf den Sand. Viele im Publikum erschrecken. Doch dieses Mal ist nichts passiert. Der Novillero steht unverletzt auf und nimmt seine Kappa wieder in die Hände. Die meisten jungen Toreros, die während der Festwoche ihre ersten Kämpfe bestreiten, trainieren fast täglich in dieser Arena. Sie sind Schüler der Stierkampfschule von Valencia. Es wird still im Publikum. Der junge Torero lässt sich den Degen geben und setzt zum Todesstoß an. Er versucht, so tief wie möglich hinter den Schulterblättern in den Stier hineinzustechen. Der Stoß misslingt. Der Novillero muss mehrfach nachstechen, bis der Stier schließlich einknickt. Eleganz und Pose im Angesicht des Todes werden zu einem blutigen Gestochere, das vom Publikum mit Missfallensäußerungen bedacht wird. Die Stierkampfschüler bereiten sich auf einen Beruf vor, der von seinem früheren Glanz einiges zu verlieren scheint. Wie in ganz Spanien ist die Tradition des Stierkampfs auch in der Region Valencia umstritten. Insbesondere seitdem die Nachbarregion Katalonien 2012 die Corridas verboten hat. España, despierta, condena Regelmäßig versammeln sich die Anti-Taurinos, die Stierkampfgegner, nun auch vor der Arena in Valencia. Nach neueren Umfragen sind fast 2/3 der spanischen Jugendlichen gegen den Stierkampf oder stehen ihm gleichgültig gegenüber. Dennoch gibt es immer noch genügend junge Menschen, die eine der großen Stierkampfschulen besuchen. Diesen Traum habe ich schon von klein auf. Mein Leben lang wollte ich Torero sein. Immer wenn ich Stiere sah, stieg in mir die Lust, eines Tages gegen den Stier zu kämpfen und mein Leben einzusetzen. Vicente ist 19 Jahre alt und stammt aus Villajoyosa, einem Dorf in der Provinz Alicante. Der hochgewachsene, schlanke junge Mann hat seine Ausbildung zum Torero in der Provinz begonnen und ist wegen seines besonderen Talents an die Stierkampfschule von Valencia gewechselt. Ich fuhr einmal im Zug und hatte den Torero-Umhang und die Muletta dabei. Einigen Leuten gefiel das. Sie riefen, ey, Torero, Torero. Andere Leute haben mich übel beleidigt. Also wir respektieren diejenigen, die gegen Stierkampf sind. Aber die anderen respektieren nicht, dass uns der Stierkampf gefällt. Was ich nicht wirklich verstehe, weil die meisten Stierkampfgegner ja auch Fleisch essen. Einerseits sagen diese Leute, sie möchten nicht, dass ich dieses Tier töte. Andererseits aber essen sie mit größtem Genuss ein Hühnchen oder auch einen Stierschwanz. Sie respektieren unseren Beruf nicht, ohne Genaueres über diesen Beruf zu wissen. Sie sehen da nur 4 Leute auf dem Platz, die auf einen Stier einstechen. Aber das ist es nicht. Der Stier lebt für diesen Kampf. Vicente stammt aus gut behüteten Verhältnissen einer typischen valencianischen Mittelschichtfamilie mit Landbesitz. Eigentlich prädestiniert dazu, einen akademischen Beruf zu ergreifen oder das Geschäft des Vaters weiterzuführen. Ich habe erst mit 16 meine Ausbildung zum Torero begonnen, weil meine Mutter zunächst strikt dagegen war. Sie hatte Angst um mich und hielt das für eine Verrücktheit. Aber dann habe ich mich doch durchgesetzt und bin mit meinen ersten 3 Jahren sehr zufrieden. Vicente hofft darauf, in den nächsten Monaten zum ersten Mal in der großen Arena von Valencia auftreten zu können. Sein stechender Blick und seine Stimme vermitteln seine Ungeduld und Entschlossenheit, den Kampf gegen den Toro de Lidia aufzunehmen. No es miedo, es respeto. Es respeto al animal, porque sabes que si te echa mano. Es ist keine Angst, sondern Respekt. Es ist Respekt für das Tier, da du weißt, wenn es dich erwischt, kannst du dein Leben verlieren, trotz aller Fortschritte in der Medizin. Wir trainieren täglich, um mit dem Stier in der Arena richtig umzugehen. Auch körperlich trainieren wir hart, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Die Stierkampfschule von Valencia feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Sie ist eine von landesweit 20 vom spanischen Innenministerium anerkannten Ausbildungsstätten für Toreros. Die Ausbildung ist für die Schüler kostenfrei und daher für jeden offen, egal aus welchen sozialen Zusammenhängen er stammt. Der Direktor der Schule, Manuel Carrión, war selbst ein erfolgreicher Matador. Durante toda esa etapa ha dado brillantes profesionales. Aus dieser Schule sind einige berühmte Toreros hervorgegangen, Leute wie Enrique Ponce und viele andere Matadore, zu denen ich mich auch zähle. Dazu kommen viele Banderilleros, die heute für einige der großen Toreros arbeiten. Das Wichtigste für uns ist es, den Schülern eine Aussicht auf eine berufliche Zukunft bieten zu können. In der leeren Arena üben die Schüler in kleinen Gruppen die Handhabung der Kappa und den Stoß mit dem Degen. Ein zweirädriger Karren mit einem Strohballen dient als Stierattrappe. Ein Schüler nimmt Anlauf, nähert sich dem Karren schnell von der Seite und stößt den Degen mit einem kurzen Sprung in den Strohballen. También. Es gibt natürlich auch theoretischen Unterricht. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Geschichte des Stierkampfes. Dann gibt es Unterrichtseinheiten über die Kampfstiere und das Regelwerk des Kampfes, so dass der Schüler maximale Kenntnisse über die Stierkampfkultur erlangt. Bei der Corrida handelt es sich um ein Schauspiel, das nicht leicht zu verstehen ist. Vor allem, wenn man nicht über die entsprechende kulturelle Vorbildung verfügt. Genauso schwierig ist es, eine Oper zu verstehen, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird. Wir sprechen eben über ein Kulturphänomen. Und daher ist zum Verständnis ein gewisses grundlegendes Vorwissen notwendig. Pues todo lo que esté aconteciendo durante la lidia del toro. Um eine gute Corrida zu sehen, muss man mindestens 50 Corridas sehen. Also man sieht 49 schlechte. Ja, ja, das ist so. Also es ist schon wirklich ein Zufall, dass beides auf einen Nenner kommt. Guter Stier, guter Stierkämpfer. Und das gute Wetter. Heute ist hier der Wind der größte Feind zum Beispiel. Da wird es schwierig sein. Und die Stierkämpfer werden das nicht riskieren, allzu nah ranzugehen, weil eine Böe könnte deren Muletta heben. Und auf einmal sind sie sozusagen entblößt da und der Stier geht auf den Menschen los, statt aufs Tuch. Stefan Walter lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Valencia und wurde zum Stierkampf-Aficionado, zum Fan der Corrida. Seine Kenntnisse verdankt Stefan dem Kontakt zu einer Gruppe von stierkampfbegeisterten Amerikanern, die in den Fußstapfen Hemingways von Feria zu Feria gereist sind. Im Laufe der Jahre kann man den Stierkampf sehen als noch einen der letzten Horte der Ruhe fast. Ne? Es gibt die Stierkampfarenen, die sind im Herzen der Stadt, in den besten Lagen, in den teuersten Lagen, umgeben von Modekonzernen, Kaufhäusern, Geschäften herum. Und da ist noch eine Plaza de Toros. In der Stierkampfarena gibt es keine Werbung zum Beispiel. Du kannst da praktisch reingehen und du kannst wirklich einen Film drehen, der wie jetzt der aktuelle Blancanieves, der vor 70, 80 oder 100 Jahren gespielt hat, ohne großartig irgendwie die Arena umzugestalten. Alles wird noch per Hand gemacht. Die Nummern des Stieres oder das Gewicht des Stieres, da geht ein Mensch herum mit einem Schild, auf dem so wie in alten Zeiten so die Nummer manuell reingesteckt werden. Viele Zuschauer drängen sich vor den Eingangstoren der Arena. Es ist einer der wichtigsten Tage der Feria. Drei der großen Stars unter den Matadoren treten heute auf. Um Punkt 17 Uhr beginnen die Kämpfe. Alle Abläufe folgen einem strikten Reglement, das bereits im 19. Jahrhundert festgelegt wurde und sich seither nur in Details verändert hat. Die Hauptakteure des Abends, Finito de Córdoba, El Cordobés und El Fandi, ziehen in die Arena ein. Sie werden von ihren Banderilleros und Picadores begleitet. Ihnen folgt auf einem Pferd der Alguacil, der Arenadiener, traditionell mit einem Kostüm aus dem 17. Jahrhundert bekleidet. Er erbittet offiziell den Schlüssel vom Präsidenten, der in seiner Loge über das Geschehen wacht. Die Banderilleros nehmen ihre Stellung hinter den Schutzwänden ein. Das Tor zu den Ställen wird geöffnet und der Stier rast auf die Kampffläche. Mit fast 17.000 Zuschauern ist die imposante Arena, die im Stil des Kolosseums von Rom erbaut wurde, heute ausverkauft. Die preiswertesten Plätze sind die in den obersten Rängen unter dem Dach. Dort sitzen bevorzugt valencianische Familien, die zum Teil sogar ihre kleinen Kinder mitbringen. Die teuersten Plätze befinden sich unten, direkt an der Platzfläche. Hier kann eine Karte bis zu 100 Euro kosten. Zur Schau gestellte Eleganz und der Duft der Havannas prägen die Atmosphäre. Zwischen den ersten Rängen und dem Sandkreis liegt nur noch der Callejón, eine schmale Gasse, die von Holzwänden begrenzt wird. Sie dient den Toreros als Schutz und von hier können sie durch verschiedene Durchgänge unvermittelt auf der Kampffläche erscheinen. Auf kleinen erhöhten Holzbänken sitzen Fotografen, die das Kampfgeschehen aus unmittelbarer Nähe dokumentieren. Auffallend ist ein kleiner älterer Fotograf mit weißer Mütze. Auf der Mütze die mit Filzstift geschriebene Jahreszahl 1912, daneben sein Name Paco Cano. La fotografía de tauromaquia es un arte porque, claro, tienes que conocer el toreo. Si el toro es bueno, no es bueno, y el momento justo donde el toreo se cruza más para adelante, más para atrás, porque el toro se vence o se vence. Die Stierkampffotografie ist eine Kunst. Dafür musst du den Stierkampf gut kennen. Du musst wissen, ob es ein guter Stier ist oder ein nicht so guter. Du musst ein Gefühl entwickeln für den richtigen Moment, in dem sich Stier und Torero begegnen. Dazu muss man natürlich auch ein Fan sein, klar. Ich hatte das Glück, dass ich selbst ein professioneller Torero war. Ich kannte den richtigen Moment. Ahí hay que ser un poquito aficionado, claro. Y hoy tenía la suerte de, como fui torero profesional, de saber el momento justo. Paco Cano ist 100 Jahre alt und in der Welt des Stierkampfs eine Institution. Seit mehr als 70 Jahren hat er nahezu alle großen Stierkampfereignisse in Spanien miterlebt und fotografiert. Sein Ruhm begann im Jahr 1947. Als einziger Fotograf dokumentierte er den Tod des legendären Stierkämpfers Manolete. Manolete war in España Manolete war damals in Spanien ein Idol und genauso bekannt wie Franco. Nach Manolete kamen noch sehr viele Toreros, aber mit ihm kann sich keiner vergleichen. Seit seinen Fotos vom Tod Manoletes wurde Paco Cano von vielen bedeutenden Toreros als Fotograf engagiert. So kommt es, dass bis in die 50er Jahre hinein fast 80% aller Stierkampffotos seine Unterschrift tragen. Aber nicht nur Stierkämpfer lernte Paco in den Arenen kennen, sondern auch viele berühmte Bewunderer der Corrida. Mit Hemingway war ich zusammen in Pamplona. Wir haben viel Wein getrunken. Er trank sehr gerne spanischen Wein. Wir haben viel gefeiert, gut gegessen und gut gelebt. In den 50er Jahren wurde der Stierkampf auch international populär, insbesondere in Amerika. Viele Hollywood-Stars kamen nach Spanien, um Stierkämpfe anzuschauen. Paco Cano lernte sie alle kennen. Orson Welles era distinto. Orson Welles war anders, mehr in sich ruhend. Aber er war natürlich ein Genie. Es war eine große Freude, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Man merkte sofort, dass sie etwas Besonderes waren. Zu seinem 100. Geburtstag ehrt seine Heimatstadt Valencia Paco Cano mit einer großen Ausstellung seiner historischen Fotos. Viele Besucher und Journalisten sind zu der Eröffnung in die weitläufigen Räume des Kulturzentrums El Carmen gekommen. Mehrere Kamerateams begleiten Paco Cano bei seinem Rundgang durch die Schau seiner großformatigen Werke, die zu einem Stück spanischer Kulturgeschichte geworden sind. Stars wie Gary Cooper, Charlton Heston, Sophia Loren und Ava Gardner ließen sich mit den damaligen Protagonisten der Stierkampfszene auf glanzvollen Schwarz-Weiß-Abbildungen ablichten. Diese Fotos verfestigten den Mythos einer spanischen Volkskultur und Folklore als deren exotischer Mittelpunkt neben dem Flamenco vor allem der Stierkampf gesehen wurde. In dem Maße, in dem sich das Spanien Francos dem Westen öffnete, wuchs auch das Interesse an der spanischen Kultur. Hollywood drehte einige der typischen Historienfilme wie El Cid oder Der Untergang des Römischen Reiches in Spanien. Und einige der Stars blieben. So wie Ava Gardner, die eine langjährige Liebesbeziehung mit dem berühmten Matador Luis Miguel Dominguín einging. Paco Cano gehörte zu ihrem Freundeskreis. Ava Gardner sprach sehr gut Spanisch. Ich hatte sie in meinen Armen. Sie hat mich oft geküsst und besuchte mich zu Hause. Aber da lief nichts zwischen uns. Sie mochte mich einfach sehr gern. In meinen Augen war Ava Gardner die schönste Frau der Welt. Während der Feria von Valencia verlässt Paco Cano schon am späten Vormittag seine Wohnung. Er will bei der Auslosung der Stiere dabei sein. Eine Zeremonie, die sich seit alter Zeit auf die gleiche Art und Weise vollzieht. Bei der Auslosung kommen ausschließlich Insider der Stierkampfszene zusammen. Züchter, Veranstalter, Agenten, Journalisten. Manchmal auch Aficionados, die mit besonderer Genehmigung Zutritt bekommen haben. Die Nummern der Tiere werden auf kleine Zettel geschrieben, traditionellerweise auf Zigarettenpapier. Die Zettel werden dann zu kleinen Kugeln geknüllt und in einen Hut geworfen. A cada torero le corresponde su lote, ¿vale? De dos toros. Cada lote se corresponde con dos toros. Jeder Torero bekommt sein Los, das für zwei Stiere gilt. Also jedem Los sind zwei Stiere zugeordnet. Allí, en el uno, el dos, en el dos, el tres, en el tres. Dann wird jedes einzeln gezogen und ausgerufen, zum Beispiel Nummer 160 in den Stall Nummer 1, Nummer 2 in die 2, 3 in die 3. Und so werden alle Stiere auf die Ställe der Arena verteilt und die Reihenfolge der Kämpfe für den Nachmittag festgelegt. Jedes ausgeloste Tier wird von einem kleinen offenen Gehege aus einzeln in einen der engen Ställe unter den Tribünen der Arena gelockt. Ramon Beiber ist einer der Spezialisten, die die Kampfstiere auf die Ställe verteilen. Ich werde jetzt hier nach unten gehen, um die Stiere in die Ställe zu locken und dafür Sorge zu tragen, dass jeder Stier in seinen Stall kommt. Das machen wir immer mit großer Vorsicht und in Ruhe, damit die Tiere sich nicht verletzen. Das sind Stiere, die sehr viel Geld kosten. Wenn der wild drauf losstürmende Stier mit Tüchern und Stangen in den Stall gelockt ist, werden die Pforten mit lautem Knall geschlossen. In dem engen und dunklen Stall muss der Stier für die nächsten 4 bis 6 Stunden ausharren, bis zum Kampfbeginn. Der plötzlich aus seinem engen Stall befreite Stier stürmt auf die helle Platzmitte und sucht sich ein Ziel, das er attackieren kann. Die Banderilleros nehmen ihn mit ihren Muletas in Empfang. Ihre eleganten Schwenks und Drehungen werden von Begeisterungsrufen begleitet. Der Picador, der von seinem Pferd aus mit einer Lanze mehrfach sehr tief in die Seite des Stiers sticht und damit die Angriffsgewalt des Tieres mehr als nötig schwächt, wird mit Pfiffen begleitet. El Cordobés hat nun seinen großen Auftritt und lässt den Stier so dicht wie möglich an sich herankommen. Er hockt sich mit der Kappe auf den Boden und lässt den Stier ganz nah an sich vorbeistürmen. Dann springt er mit einer Drehung auf die andere Seite und lockt ihn wieder zu sich. Mit seinen Schwenks und Wendungen scheint er das Tier wie an Marionettenfäden zu lenken. Schließlich, als der Elan des Stiers schon merklich nachgelassen hat, hockt sich der Matador vor dem Stier ohne Tuch frontal in den Sand und entblößt seine Brust. Das Publikum ist begeistert. El Cordobés gehört seit mehr als 20 Jahren zu den populärsten Matadoren in Spanien. Der 45-Jährige gilt als sympathischer Typ, der mit seinen gekonnten Show-Einlagen regelmäßig für volle Arenen sorgt. Als Purist sagen wir, möchten wir so wenig Schnörkel wie möglich haben. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann weiß man, was gute Bewegungen sind. Und was Show ist. Es gibt diese Stierkämpfe, die packen sich hier so vor dem Publikum, gehen auf die Knie, reißen sich so die Brust heraus und so, lassen den Degen fallen. Also sozusagen entwaffnet vor dem Stier. Also das sagt man, oh, qué cojones tiene, ne? Also der hat vielleicht ein paar Eier. Also ist das ein mutiger Stierkämpfer. Aber es ist sehr viel Show dabei. Und das ist interessant, das kann man alles nicht sehen, sagen wir mal, wenn man als Tourist hier kommt, irgendwie 3 Wochen Flamenco Playa, Paella und mal nebenbei noch einen Stierkampf mit sich reinzieht, um sich eine Meinung zu bilden. Der Bekanntheitsgrad der großen Matadore in Spanien ist vergleichbar mit dem von großen Fußballstars. Ihr Privatleben wird vom Boulevard auf Schritt und Tritt verfolgt. Einen Cristiano Ronaldo kennt man nicht nur hier in Spanien, sondern auch in China. Einen Torero kennt man nur in Spanien. Aber ich würde lieber José Tomás persönlich kennen, als diesen Ronaldo, der Millionen dafür kassiert, einen Ball mit dem Fuß zu treten. Lieber diesen José Tomás, der sein Leben gegen ein wildes Tier aufs Spiel setzt und vor nichts zurückschreckt. Der Glanz und Glamour der großen Stars beflügelt den Ehrgeiz der Stierkampfschüler. Jeder hat sein persönliches Vorbild, dem er in Technik und Haltung nacheifern will. Aber der Markt für angehende Toreros ist eng und die allgemeine Krise hat auch die spanische Corrida erfasst. Im letzten Jahr wurden etliche Kämpfe aus dem Programm der Ferias gestrichen. Die Aussicht, einmal ein großer Matador zu sein und sein Geld mit dem Stierkampf zu verdienen, erscheint da mehr als vage. Bei den 50 Schülern, die wir im Moment hier haben, kann man nicht voraussagen, wie ihre Zukunft aussehen wird. Das hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt auch vom grundlegenden Faktor Glück. Auf jeden Fall ist es wichtig, Ausdauer zu haben, Beharrungsvermögen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass es die meisten nicht schaffen, Matador zu werden. Deshalb haben wir ein begleitendes Tutorium eingerichtet, um die Abstimmung unseres Unterrichts mit den jeweiligen Ausbildungsstätten zu gewährleisten. Für uns hat die Ausbildung an der Regelschule absolute Priorität. Das müssen die Schüler wirklich ernst nehmen, weil es eben so schwierig ist, später einmal von dem Beruf des Toreros leben zu können. Klar, es ist immer besser, noch irgendetwas anderes zu lernen. Ein berühmter Torero zu werden, das ist schon wie ein Wunder, praktisch unmöglich. Deshalb muss es immer einen Ausweg geben. Ich habe diesen Ausweg aber nicht im Blick, weil ich sehr stur bin. Ich weiß sehr genau, was ich will und stehe zu 100% dahinter. Und wenn ich das nicht erreiche, dann werde ich ja sehen, was passiert. Jetzt habe ich mit einer Sache angefangen und bleibe dabei und denke nicht gleichzeitig an was anderes. Hier und jetzt geht es darum, ein großer Torero zu werden. Es gibt nur wenige, die damit Geld verdienen. Und ich will einer von ihnen sein. Nichts weiter. Pero hay que ser figura del toreo, que aquí los que se llevan el dinero son muy pocos y yo quiero ser uno de ellos. No hay más. Der entscheidende Moment ist gekommen. El Cordobés nähert sich dem Stier mit dem Degen in der Hand. Jeder macht zum anderen psst, psst, psst. Weil in dem Moment, wo der Torero sich dem Stier gegenüberstellt, geht es darum, dass alle schweigen. Die Musik hört auf, schlagartig, um diesen finalen Moment anzugehen. Ne? Wo allerdings, da muss man dazu sagen, die meisten Stierkämpfer daran scheitern, weil nur die wenigsten können gut töten. El Cordobés versenkt den Degen mit einer raschen Bewegung bis zum Griff zwischen den Schulterblättern des Stiers. Der Stier taumelt im Kreis und sinkt schließlich nieder. Der Todesstoß ist geglückt. Das Publikum fordert vom Präsidium eine Trophäe für den beliebten Matador. Der Arenadiener erscheint mit einem Messer in der Hand und schneidet dem im Sand liegenden Tier ein Ohr ab. El Cordobés wirft die Trophäe in die Zuschauerränge. Die Ursprünge des Kampfes mit dem direkt vom Ur abstammenden, eleganten und bisweilen fast raubkatzenhaften Toro de Lidia liegen im Dunkeln. Die Spur verläuft sich in mythologischer Vergangenheit. Kultische Zeugnisse reichen von den mumifizierten Stieren in altägyptischen Gräbern über den Palast von Knossos auf Kreta bis zu den Heldentaten des Herkules und berichten über phönizische Stierzuchten in Südwestspanien. Ein Erklärungsansatz sieht den Stierkampf als Sinnbild für den Kampf des weiblichen Prinzips gegen das Männliche. Personifiziert in der Fruchtbarkeit und Urgewalt des Stiers, die durch List und Täuschung dominiert und geopfert wird. Ciertamente, los toreros se llama vestido de torear. Llevamos medias. Llevamos unas, bueno, unas zapatillas de torear que bien parecen de una señora. Tatsächlich ziehen wir Toreros, wenn wir uns für den Kampf bekleiden, Strumpfhosen an und tragen Schuhe, die Damenschuhen sehr ähnlich sind. Die ganze Tracht eines Toreros zeigt viele feminine Akzente. Alles ist von einem sehr figurbetonten Stil bestimmt. Und wahrscheinlich ist im Gegensatz dazu der Stier das maskuline Element. Das ist für mich eine schöne Metapher, die ihre Bedeutung hat. Pero no deja a mi juicio de ser una metáfora bonita y desde luego válida. Die neuere europäische Geschichte des Stierkampfs ist gut dokumentiert. Mittelalterliche Chroniken berichten von ritterlichen Kämpfen zu Pferd, die dem Hochadel vorbehalten waren. Die heutige Corrida entwickelte sich im 18. Jahrhundert durch den Einfluss der Volksfeste mit Stieren, die seit jeher und bis heute in den Dörfern der valencianischen Provinz und an anderen Orten Spaniens stattfinden. Olé! Olé! Aquí en Hier in Valencia sind die Stierhatzen in den Straßen sehr beliebt. Schon als kleines Kind habe ich vom Balkon aus die Stiere auf den Straßen gesehen und mir fiel auf, dass immer dann, wenn alle vor dem Stier wegrannten, einer dabei war, der einfach stehen blieb. Und schon damals sagte ich mir, hey, ich will der sein, der stehen bleibt und nicht einer von denen, die wegrennen. An zwei Abenden während der Feria findet in der Stierkampfarena der Concurso de Recortadores statt. Ein Wettbewerb, der aus den traditionellen Stierhatzen hervorgegangen ist. Ramón Beiber, genannt El Blanco, war in den letzten 10 Jahren der berühmteste Recortador Spaniens. Consiste en lidiar el toro a cuerpo limpio. Es geht uns darum, den Stier mit sauberem Körper zu bekämpfen, wie wir sagen, ohne Kappa, ohne Waffen und ohne dass Blut fließt. Es handelt sich um ein völlig gewaltfreies Schauspiel. Es geht darum, dem Stier bei seinem Angriff den Weg abzuschneiden, im letzten Moment zur Seite oder über das Tier zu springen und seinen Angriffsweg zu unterbrechen, und zwar auf möglichst elegante Art und Weise. Es gibt eine Jury, die die einzelnen Darbietungen bewertet. Entonces hay un jurado que decide quién es el mejor y bueno, es el campeón. Bei dem eher sportlich akrobatischen Wettbewerb bleiben die Stiere unversehrt. Die Verletzungsgefahr liegt ganz bei den überwiegend jugendlichen Teilnehmern. Wenn man das einmal ausprobiert hat, kann man nicht mehr davon lassen. Wir sind uns schon bewusst, dass wir mit unserem Leben spielen, aber die Befriedigung, einen Stier völlig gewaltfrei zu besiegen, ist so groß, dass man alles in Kauf nimmt. Ramón, der als Klimatechniker arbeitet, hat in den letzten 15 Jahren seine gesamte Freizeit für die Wettbewerbe geopfert und viele Meisterschaften gewonnen. Das Problem ist, dass man davon nicht leben kann. Es gibt Prämien bei den Meisterschaften. Also wenn du gut bist und den Preis gewinnst, ist es perfekt. Aber wenn nicht, dann kann es sein, dass du weit weg bist, in Valladolid oder in Kantabrien, und alles, was du bekommst, ist ein Startgeld von 60 Euro. Und wenn du nicht gewinnst, dann hast du schon alles fürs Benzin und das Essen ausgegeben. Für mich war es eher ein Hobby. Deswegen habe ich in der Zeit auch nie meine Arbeit aufgegeben und habe versucht, beides miteinander zu verbinden. Das Problem ist nur, dass das sehr hart ist. Freitags mit der Arbeit aufhören und dann 1500 Kilometer mit dem Auto fahren am Wochenende und dazu auch noch sein Leben aufs Spiel setzen, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber gut, ich habe es auf ein gutes Niveau gebracht und bin sehr zufrieden. Aber gut, ich habe es auf ein gutes Niveau gebracht und bin sehr zufrieden. Bei den Abendveranstaltungen der Recortadores ist die Arena regelmäßig ausverkauft. Das Publikum ist viel jünger als bei den Corridas und es herrscht eine heitere, ausgelassene Stimmung. Unter den Akrobaten gibt es seit neuestem auch einige wenige Frauen, die sich gegen die Vorbehalte einer maskulin geprägten Stierkampfkultur behaupten wollen. Es gibt Kollegen, die einen unterstützen und andere, die einen nicht unterstützen. Genau wie beim Publikum auch. Mich interessiert nur, wie der Stier mich einschätzt. Er ist derjenige, mit dem ich mich auseinandersetze. Carolina Delgado war die erste Recordadora Spaniens. Die athletische 24-jährige EDV-Technikerin aus Madrid hat schon eine Menge Wettkämpfe bestritten. Ich habe schon als kleines Kind die Stierhatzen in den Straßen unseres Viertels gesehen. Irgendwann habe ich dann selbst einmal teilgenommen. Ich wollte beweisen, dass eine Frau genauso gut wie ein Mann als Recordadora Erfolg haben kann. Carolina musste feststellen, dass die Stiere jedenfalls keinen Unterschied machen. Dreimal haben mich die Hörner eines Stiers erwischt. Dabei wurde ich schwer verletzt und musste operiert werden. Aber mich den Stieren in den Weg zu stellen, ist das, was mich in meinem Leben glücklich macht. Und wenn ein Stier mich verletzt hat, dann ist das Einzige, woran ich denke und was ich mir wünsche, wieder in die Arena zurückzukehren. Die Recortadores werden zumeist aus der öffentlichen Kritik gegenüber der Corrida herausgenommen. Und auch in Katalonien finden diese Wettbewerbe weiterhin statt. Ich kenne viele Leute, die den Stierkampf total ablehnen, die aber zu den Wettbewerben der Recortadores gehen, um sie sich anzuschauen. Für mich ist das anders. Meine Leidenschaft gilt dem Stier und nicht einem der damit verbundenen Feste. Mir gefallen alle Feste mit Stieren. Die klassische Corrida unterscheidet sich von den unblutigen akrobatischen Festen durch eine ausgeprägt künstlerische und kulturelle Ausformung, die sich im 19. Jahrhundert zusammen mit einem komplexen Regelwerk entwickelt hat. Die Kampfkommentare in Zeitungen finden immer auf der Kulturseite statt und nicht auf der Sportseite. Jahrelang habe ich eben auch den berühmten Stierkampfkommentator Joaquín Vidal gelesen im El País. Das war schon eine Institution für sich. Auch was er für ein Vokabular er benutzt hat, für einen Laien total unverständlich. Aber es war Poesie praktisch. Die Rezeption des Stierkampfs in der Kunst fand ihre Anfänge zu Beginn des 19. Jahrhunderts und setzt sich kontinuierlich bis heute fort. Die berühmte Serie von Radierungen zur Tauromaquia aus der Hand Francisco de Goyas zeigt das Drama um Kampf und Tod als festliches Schauspiel, in dem der Mensch trotz seiner geistigen Überlegenheit unterliegen kann. Intensiv hat sich im 20. Jahrhundert Picasso, der ein großer Aficionado war, in seinem Werk mit dem Stierkampf auseinandergesetzt. All seinen Darstellungen gemeinsam ist die Bedeutung des rituellen Opfers, in dessen Mittelpunkt der Stier und stierähnliche Wesen stehen. In der berühmten Radierung Minotauromachia wird der hilflos tastende blinde Minotaurus von einem kleinen Mädchen mit einer Kerze durch die Dunkelheit geleitet. In der Bildmitte befindet sich die drastische Darstellung eines ängstlich scheuenden Pferdes, dem das Stierwesen im Kampf eine schreckliche, klaffende Wunde zugefügt hat. Auf dem Rücken des Pferdes liegt der Körper des als Frau mit entblößten Brüsten dargestellten tödlich getroffenen Toreros. Das ganze Geschehen betrachtet Jesus Christus, der am linken Bildrand auf einer Leiter hinaufsteigt. Auch viele Schriftsteller haben sich mit dem Thema beschäftigt. Anlässlich des Verbots in Katalonien hat der Schriftsteller Mario Vargas Llosa den Stierkampf in einem Essay als künstlerische Darbietung verteidigt. Der Stierkampf führt uns vor Augen, was Victor Hugo La Bouche d'Ombre nannte. Jenen schwarzen Abgrund des Todes, der auf uns alle wartet und dem sich bisweilen einige wenige Ausnahmekünstler zu nähern wagten. Dichter, Musiker, Sänger, Tänzer, Toreros, Maler, Bildhauer und Schriftsteller – um eine Schönheit zu erschaffen, die vom Mysterium durchtränkt ist. Klar, die Größe dieses Schauspiels basiert genau darauf, dass der Stier in einem Akt größter Ehrerbietung, für die er bestimmt ist, stirbt. Der Stier lebt 4 Jahre lang wie ein König auf einer großen Weidefläche. Er führt dort ein beneidenswertes Leben und gibt mit seiner Tapferkeit im Kampf eine Galavorstellung. Für mich gibt es da nichts Vergleichbares. Wenn man mich fragen würde, ob ich lieber ein Kalb sein möchte, das wenige Monate nach der Geburt auf dem Schlachthof getötet wird, oder ob ich ein Stier sein möchte, dann würde ich klar sagen, ich möchte lieber ein Kampfstier sein. Die Diskussionen um den Stierkampf sind so alt wie der Stierkampf selbst. Diejenigen, die sich wie Paco Cano ihr Leben lang in der Welt des Stierkampfs bewegt haben, können überhaupt nicht verstehen, dass es Leute gibt, die die Corrida abschaffen wollen. Es ist eine cosa internacional mundial de época. Y es una cosa que Die Corrida ist eine internationale Sache, weltweit seit Jahrhunderten. Es ist etwas Historisches, eine Sache, die immer weitergeht, das ganze Leben. Das ist sehr wichtig, weil es etwas ist, was man nicht einfach so abschaffen kann. Das ist die spanische Fiesta und die kann man nicht einfach so auslöschen. De hecho, el filósofo español Ortega y Gasset Der Philosoph Ortega y Gasset hat in einem seiner Essays die These aufgestellt, dass man die spanische Geschichte nicht verstehen kann, ohne eine Corrida gesehen zu haben. Man kann dort in der Plaza de Toros das gesamte soziale Konglomerat der spanischen Gesellschaft zusammen sehen. Die Stierkampfarenen wurden als Zusammenkünfte für alle sozialen Klassen geschaffen. Dort versammelt sich ein vollständiges soziales Extrakt der spanischen Gesellschaft, nicht nur in ökonomischer, sondern auch in politischer Hinsicht. Wir haben in Spanien immer die Unterstützung beider großen Parteien, die die große Mehrheit der spanischen Gesellschaft repräsentieren, erhalten. Zwei der Helfer des Matadors laufen auf die Kampffläche und heben El Cordobés auf ihre Schultern. Gemeinsam drehen sie ihre Ehrenrunde vor dem Publikum. Nicht nur den Toreros, sondern auch ganz besonders tapferen Stieren können Ehrungen zuteil werden. Sie können begnadigt und zur Zucht kräftiger Nachkommen wieder auf die Weide geführt werden. Dies ist in Valencia allerdings seit 1850 nur wenige Male vorgekommen. Einem getöteten Stier, der besonders gut gekämpft hat, wird die Ehrung zuteil vom Pferd des Alguacil im Kreis durch die Arena geschleift zu werden. Das große Ausgangstor wird geöffnet. Als Auszeichnung für den gelungenen Kampf verlässt der Matador auf den Schultern seiner Unterstützer die Arena von Valencia durch die Puerta Grande. Fiestas de Sangre. Eine archaische Tradition im modernen Spanien. Ein Feature von Joachim Paluzki. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Jonas Beck, Maya Bothe, Isis Krüger, Ulrich Marx, Matthias Ponier, Volker Risch, Ernst August Schäppmann und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidorra. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.